Ask your friends. Why do all good things come to an end? Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, beim Podcast UFO. Stefan Titze und Jan Delay tatsächlich heute als Gast auch dabei. Und heute auch mal mit dabei. Wir begrüßen Florentin Will. Herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank. Jan Delay, weil wir eine kleine Verzögerung haben. Deswegen ja, Delay nennt man das. Kleiner Gag am Anfang. Immer gut, tatsächlich den Podcast mit einem kleinen Gag anzufangen. Ja, wir haben ein bisschen Aufholarbeit zu tun, denn die letzte Folge war scheiße. Die war nicht gut. Wir haben viel Rüge bekommen. Viele Beschwerden tatsächlich. Leute haben sich über verschiedene Elemente des Podcasts und über den Podcast im Allgemeinen beschwert. Von daher, glaube ich, haben wir das komplett aufgeschlüsselt. Ja, dafür muss man aber sagen, das Warm-up zu diesem Podcast war schon sehr gut. Es war so gut, dass wir hätten eigentlich aufnehmen sollen lieber, aber leider hat Florentin mal wieder wie alle 3 Wochen pünktlich wieder technische Störungen bekommen. Man weiß nicht genau warum, weil er nie was an dem Set verändert, das er sich aufgebaut hat. Aber okay, er hat es wirklich wieder geschafft, sich was Neues auszudenken. Ich weiß, wir sind dankbar, dafür lieben wir dich. Und ich habe tatsächlich auch ein relativ gutes Setup, würde ich jetzt mal sagen, qualitativ, aber es funktioniert einfach irgendwas nicht. Ich hatte heute zum Beispiel eine Zeit lang einfach 2 Cursor auf meinem MacBook Pro, einfach 2 Cursor hatte ich die ganze Zeit. Das ist wie in so einem Fußballspiel, wenn jemand einen zweiten Ball reinwirft und dann einfach mal 3 Minuten Euphorie und dann erstmal Ernüchterung ist. So war das bei mir heute auch. Wobei ich mir gedacht habe, ist das vielleicht die Zukunft der Informationstechnik? 2 Cursor pro Rechner mit 2 Mäusen kann man dann sich noch nie viel besser durch die Tweets und Twents und Teenager klicken. Deswegen frage ich mich auch, warum Menschen nicht einfach 2 Bildschirme nebeneinander aufbauen, lernen ihre Augen nicht parallel zu bewegen, sondern für sich individuell jedes Auge. Das heißt, man kann auf 2 Rechner parallel arbeiten. Man muss halt nur lernen, mit einer Hand zu tippen jeweils und mit 2 Augen verschieden zu gucken. Aber dann kann man parallel die doppelte Arbeitsleistung machen. Vielleicht auch noch die Gehirnhälften einfach trennen. Die Gehirnhälften trennen, dass man links sich auf was anderes konzentrieren kann als rechts. Das geht. Ja. Oder man engagiert sich einen Assistenten und ist einfach zu zweit und Teamwork. Sehr gut. Was sind noch die Themen eigentlich? Wir haben heute mal bessere Themen uns ausgedacht. Wir haben jetzt übrigens eine neue Unternehmensstruktur, muss ich kurz vorstellen. Wir haben ein knallhartes Textdokument, das uns jede Woche jetzt neu vorschreibt. Wir brauchen ein gutes Thema und wir brauchen eine gute Rubrik, dass wir halt immer irgendwie was haben, woran wir uns langhangeln können. Weil sonst, letzte Woche, das tut uns wahnsinnig leid. Ich habe mich geschämt. Wirklich. Und wir gehen auch tatsächlich davon aus, dass es ausreichen würde, einfach in fett gedruckter Schrift auf dem Textdokument gute Themen nächstes Mal zu schreiben, damit wir tatsächlich gute Themen haben. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht genau, welche Themen es werden. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung, da steht es dann tatsächlich, wie es am Ende wird. Ich habe ein paar schlechte Gags vorbereitet, die ich vielleicht hier und da ein bisschen unterbringen würde. Aber an sich, na, es ist ja viel passiert, es wird immer heißer, der Sommer kommt. Die Röcke werden kürzer, die heute das werden uns auch ich weiß nicht, wo ich habe keine wo Ahnung, wo das Thema, was du gerade, wo diese Hinleitung, die du gerade anfängst, hingeht. Das zeigt auch so ein bisschen den Podcast aus. Ich habe keinen Plan, was du gerade machst. Aber okay. Man geht wieder mehr raus, man geht raus, man legt sich in die Sonne, man ist wieder ein bisschen im Alltag dabei. Bei mir ist tatsächlich so, ich verlasse ja kaum mein Haus. Aber mein Fenster ist so gelegen, dass ich ungefähr für 1 Stunde pro Tag Sonnenlicht habe. Und zwar ziemlich stark. Und ich kann mich in meinem Zimmer sonnen. Es ist wirklich kein Witz. Ich kann in meinem Bett liegen und mich 1 Stunde lang sonnen, ja. Und letztens dachte ich mir einfach mal, fuck it, was soll's, ich werfe mich jetzt einfach dem Körperkult der westlichen Zivilisation unter und habe einfach mal in meinem Zimmer nackt gesonnt. Ich lag einfach fett und schwitzend in meinem Bürosessel direkt vorm Fenster und habe mich gesonnt. Ohne zu merken, habe ich dann tatsächlich erst später gemerkt, dass die gegenüberliegende Häuserfassade einfach knallhart in mein Fenster hätte schauen können und mich fett und schwitzend dort hätte liegen sehen können, es wahrscheinlich auch getan hat. Das heißt, achtet mal ein bisschen auf Twitter jetzt tatsächlich, welche Fotos da so hochgeladen werden und macht euch auf eine Überraschung gefasst. Du bist Person des öffentlichen Lebens, das kannst du nicht machen. Du kannst 3 Dinge nicht machen, du darfst nicht öffentlich jemanden umbringen, du darfst nicht öffentlich sagen, dass du Nazi bist und du darfst nicht öffentlich dich nackt hinlegen. Und du hast 1 der 3 Dinge jetzt schon getan. Es ist ja nicht öffentlich. Es ist in meinem eigenen Zimmer, es ist nur die Sonne ist öffentlich. Ich nehme jetzt übrigens Vitamin D. Mir wurde gesagt, dass ich einen Vitamin D-Mangel habe. Hat tatsächlich mein Arzt bescheinigt, weil ich halt nicht an die Sonne komme. Weil ich immer noch in diesem knackten Raum sitze jeden Tag und mir Sachen ausdenke. Oder meistens klappt es auch nicht mal. Und dann sitze ich da halt den ganzen Tag und dann bin ich halt nicht in der Sonne. Und dann habe ich. Findest du gut, dass dein Arzt bei deinen 17 Jahren schon aufgegeben hat, dass du jemals wieder an die Sonne gehen wirst und einfach gesagt hat, nehmen Sie einfach. Und komm nicht jeden Tag hierher. Ja. Kommt da rein mit seiner Skimaske und ich meine, was soll man da machen? Jeden Tag kriege ich jetzt Vitamin D, weil das halt so ein Ding ist. Also der Körper braucht Sonnenlicht und dann werden auch das Vitamin D ist auch so ein bisschen. Es wird auch Leute, die Depressionen haben, bekommen Vitamin D. Einfach weil man das die Befindlichkeit steigert. Und deswegen bin ich jetzt, ich hatte ja vorher schon keine Depression, ich bin jetzt doppelt glücklich. Ich bin ja so ein senil grinsender Typ, neuerdings geworden. Aber weil ich in seinem Keller in der Dunkelheit sitzt, aber total glücklich ist. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, auf den Tag und ich beginne den Tag singend. Das ist toll. Auf eine Art. Also Vitamin D kann ich jedem empfehlen. Aber ist es nicht so, dass Vitamin D nur Menschen und Hamster brauchen? Dass es so eine ganz spezielle Sache von Menschen ist, dass man durch Sonnenlicht Vitamine erzeugt und dass es nur zwei Arten auf der ganzen Welt haben, Menschen und Hamster, das kann auch falsch sein. Mehr. Ja, wahrscheinlich, man weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es das. Man weiß es mal wieder nicht. Naja. Ja, ich habe mir Cornflakes aus Amerika bestellt und da steht bei den Packungen auch drauf, Great Source for Vitamin D. Wobei, das Amerikanische ist ja wesentlich versauter als das Deutsche. Da steht ja Vitamin D auch eigentlich für Vitamin Dick. Also, ne, wenn also in einem Flirtgespräch eine Frau sagen würde, I'm lacking Vitamin D, dann ist es eine direkte Einladung, den D-Move, den Dick-Move direkt zu präsentieren. Ach so. Ist in Deutschland nicht so, da gibt es nicht so diese klassischen. Aber ich verstehe vor allem dann nicht, warum nicht auf den Vitamin-D-Tablettenpackungen draufsteht, Great Source for Vitamin D, weil das wäre doch eigentlich ein Grund. Also vielleicht sogar Best Source. Man könnte vielleicht sich sogar so eine ganz bescheidene Marketingabteilung, die sagt, it's okay, it's an okay source for Vitamin genau. D. Mit so einfach Augenzwinkern. Nicht so almost best source for Vitamin D. Ja, 50% Vitamin D. Ding. No, was ist der Rest? Findet es raus. It's all Vitamin D. Don't worry, it's all good. Kleingedrückt runter mit so einem Sternchen. Yeah, no, just kidding. Aber ja, ist es dein Hobby so geworden? Ist es denn dein Hobby geworden, dich mittlerweile in die Sonne zu legen für eine Stunde? Ist es so ein, hat sich so ein Ritalin eingestellt? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Hobby ist. Ich weiß nicht, ob es ein Hobby ist. Ich würde es jetzt eher unter Kategorie Lifestyle verbuchen, auf der Lifestyle-Seite verbuchen, das zu meinem ausgeprägten Lifestyle wird. Ich bin ein Sunnyboy. Ich gehöre einfach an die Sonne. Ich habe einfach immer die Surfbrett unterm Arm. Was ich tatsächlich auch mal schön machen würde, einfach so in Bermuda-Shorts und irgendwie Badehose und Badekappe und Badebrille mit einem Surfbrett durch Berlin zu stolzieren, wo sich jeder fragt, wo geht der hin? Ja, genau. Aber einfach so, ja, irgendwie Beach Boys trällernd einfach mal in der U-Bahn sind. So, I've been looking for. Nee, ist nicht. Ach, fuck it, ich passe einfach nicht in diese Welt. Ich kann es keine zwei Minuten aufrechterhalten, dass ich ein cooler Typ bin. Aber es ist ja trotzdem mal cool mit so einem anderen Outfit, was man in Berlin halt nicht erwartet. Einfach mal mit so einem Strahlenschutzanzug durch Berlin zu laufen. So Coast Guard einfach, ja, so Bademeistermäßig. Ja, das ist cool. Das gibt's auch nur in Amerika mit diesen Bojen, ne? Bei Baywatch, dass sie dann diese roten Bojen haben. Ich nicht ganz verstehe, was ist denn die Funktion dessen? Nein, ich glaube, das ist, wenn Leute kurz vorm Ertrinken sind, das ist ja immer das Problem, wenn du einen Ertrinkenden rettest, dann kann es ja sein, dass der dich mit in die Tiefe zieht, weil er Panik hat und den Bademeister mit ertränkt. Aber hilft dir dann so eine deswegen Boje? Haben die diese, nee, deswegen haben die diese Boje, dass sie den im Notfall einfach K.O. schlagen können, dass sie dann irgendwie den besser abtransportieren können. Dass der keine Panik hat. Weil der dreht ja komplett durch. Wenn du ertrinkst, dann greifen ja alle Instinkte ein. Ich glaube, rot, deswegen sind die auch rot, weil rot ist so eine wahnsinnig beruhigende Farbe auch. Genau, ja. Und die schlagen dir das dann mehrmals ins Gesicht, sodass du einfach ein bisschen runterkommst und irgendwie ein bisschen mehr chillst und dann das angenehme Wasser und die Salzwasser. Du bist eher so ein Salzwassertyp, ne, habe ich das Gefühl. Also auf jeden Fall. In so einem Badesee bist du auch gar nicht zu Hause, habe ich das Gefühl. Nee, ich war oft in meiner Kindheit, war ich eigentlich jeden Sommer war ich in der Ostsee. Ich habe sehr lange Zeit meiner Sommer immer in der Ostsee verbracht. Sehr toll da. Gibt's den DLRG. Und die haben aber sowas nicht. Und da fand ich es immer schon interessant, wenn mal die eine Flagge raus war oder zwei Flaggen, dann durfte man nicht mehr baden. Und eine Flagge, dann war halt so ein leichter Wellengang. Und dann sind die manchmal auch mit so einem Boot rausgefahren und haben Leute Ertrinkender gerettet. Aber halt nie mit diesen Bojen und auch nie so richtig, richtig geil, dass man denkt, wow, da sind die Coast Guards. Yeah! Und Leute, der ganze Strand steht auf und applaudiert. So war das halt nie. Die haben halt nie so eine Show daraus gemacht. Die waren dann immer so, ja, DLRG, ganz geil, dass die sich freiwillig dahinsetzen und so, würde ich nicht machen. Ich wurde tatsächlich schon mal aus einem Pool gerettet. Tatsächlich ist der Badewasser. Aus der Badewanne wurdest du gerettet. Aus der Badewanne gerettet, ja. Nee, da habe ich tatsächlich mit meinem Onkel, habe ich tatsächlich im Spiel, habe ich mich totgestellt im Wasser und mein Onkel sollte mich dann retten. Und ich habe das anscheinend so überzeugend gemacht und war irgendwie 8,5 Minuten lang unter Wasser, sodass der Bademeister tatsächlich eingeschritten ist und mich da rausgezerrt hat. Und ich dann irgendwie, ging es dann plötzlich wieder gut und ich in der Erklärsituation war so, no, it's only a, das war irgendwie in Italien oder so, und ich, no, it's just a joke, I'm not dead, sorry. Und du bildest wirklich in Deutschland angefangen hast, irgendwie Italienisch zu reden, fließend. Genau, nome pecca grande, una gelato fragola. Was ist da unten passiert? Was ist da unten passiert, Florian? Ja. Warum sprichst du eine andere Sprache? Ja, genau, aber das ist auch scheiße, als als Bademeister, weißt du, 99,9% deines Tages besteht daraus, irgendwie Mayonnaise mit Fritten zu essen. Und die letzten 0,1%, wo du dann tatsächlich mal ins Wasser springen wirst, dann ist es so ein fettes Kind, das nicht mal gerettet werden muss. Dann ist auch das Gegenteil von so einem Heldenauftritt, ne? Hilfe ist ja auch so eine Sache. Ich finde es einen geilen Move von einem Bademeister zu sagen, nee, ich habe gerade gegessen, ich kann nicht erst in einer halben Stunde. Ja. Kinder, man darf erst nach einer halben Stunde, nachdem man gegessen hat. Man muss ja auch als gutes Vorbild vorangehen. Ja, eben. Ich kann dich jetzt nicht retten. Und der ganze Stand, ja, da hat er recht. Genau, ich habe keine Badehose an, also kann ich auch nicht in den Pool. Ich habe meine Badehose vergessen, also ist nichts. Aus einer Rettungsaktion, wo wirklich wo Todesangst herrscht, dann mal so eine Lektion draus machen. Das sind auch diese pädagogisch wertvollen Messages, wo auch keiner genau wirklich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, ob du diese klassische Kindererziehmethode kennst, wo man also diese Botschaft, dass man irgendwie so eine Zahnpastatube hat und einem Kind die Zahnpastatube gibt und sagt, hier, drück die mal komplett leer aus, drück die mal auf einen kompletten Tisch. Und dann macht das Kind das und freut sich, dass es irgendwie Schabernack machen kann. Und dann sagt man, so, und jetzt tu die Zahnpasta wieder in die Tube. Und dann das Kind versucht es und kriegt es nicht hin. Und dann sagt man, ja, siehst du mal. Und die Lehre davon ist, manche Dinge sind schwerer wieder rückgängig zu machen, als sie zu machen. Das habe ich noch nie gehört. Wo ich mir auch jedes Mal gedacht habe, dass das Kind so, what? Was? Also, habe ich noch nie gehört. Doch, klar, ich habe in der viel mit Kindern gearbeitet. Du kannst dich doch klar sagen, bei etwas, was ich doch definitiv noch nie gehört habe. Ja, aber ich weiß, dass es in der pädagogischen Kinderbetreuung eingesetzt wird. Und ich dachte mir schon damals einfach, ob das 7,5-jährige Mädchen das jetzt wirklich gerafft hat, was davon die Botschaft sein soll. Ich bezweifle es stark. Bei diesem Zahnding, da ist es auch echt ein bisschen windig. Also ich fand immer das sehr merkwürdig. Dann kamen manchmal so Zahnärzte zu uns in die Schule und haben uns erklärt, wie man richtig die Zähne putzt. Und es war immer anders. Also die kamen relativ häufig, so jedes Jahr kamen immer wieder vorbei. Sprachen, ja. Und es war jedes Mal anders, weil die Zahnwissenschaft anscheinend jede Woche irgendwie neue Dinge sich ausgedacht hat. Und das ist doch nicht gut, die Methode erst in Kreisbewegungen. Dann kam die nächsten Monat, auf gar keinen Fall dürft ihr Kreisbewegungen machen. Genau. Ihr seid sofort, ab Karies sofort, ihr seid den nächsten Tag seid ihr nicht mehr im Leben, niemals Kreisbewegungen machen. Und man ist ja auch sehr verwirrt. Also man ist ja auch willig, dann als Kind dem zu folgen und zu sagen, ja gut, ich will halt nicht Karies bekommen, ist scheiße. Das macht Löcher in meinen Zähnen, das tut arschweh. Ich will einfach richtig meine Zähne putzen. Und dann ist ja eine gute Motivation eigentlich noch für ein Kind. Aber dann sich immer zu widersprechen, ist schon ein bisschen blöd. Ja, ist tatsächlich schwierig. Aber gab es bei euch oft, dass irgendwie Erwachsene in die Schule kamen, außerhalb von Lehrern und gesagt haben, so ein Polizist gekommen und sagt, stellt nichts an, wir kriegen euch? Nee, bei uns kam immer so ein Polizistenbus und dann haben die immer so ein Handspiel, Puppenspiel aufgeführt. Aber es waren echte Polizisten. Und irgendwann haben alle Schüler so einen Respekt vor Polizisten verloren, weil wir dachten, ja gut, die stehen halt manchmal an der Straße und halten Autos an oder sie machen so ein Handspiel, Puppendings-Theater, Kasperle-Theater für Kinder, um denen zu sagen, dass man nicht schnell fahren soll oder so. Aber dafür hattet ihr enormen Respekt vor Handspielpuppen. Da ging dann gar nichts mehr, weil ich immer dachte, da steckt wahrscheinlich ein Polizist dahinter. Ich sollte jetzt mal und lieber keine Scheiße. Wenn der Kasper machen. Mich fragt, ob der Wolf hinter ihm steckt, dann sage ich auch ja, weil das ist gefährlich. Man muss immer die Wahrheit sagen zu Handpuppen. Absolut. Wir hatten übrigens auch mal so einen Kurs, da kamen so Schauspieler bei uns, dann sollten die irgendwie Respekt lernen und dann sollten wir auch lernen, wie wir uns selber verteidigen und wie wir selber reagieren, wenn wir mal angemacht werden oder so, wenn mal passiert mit uns, was nicht passieren sollte, was wir nicht wollen. Und es war wirklich, die Lösung war, man soll die Hand ausstrecken vor einen und sagen, Stopp, nein. Und das soll es gewesen sein. Das kenne ich auch. Also ich meine, das kommt jetzt wahrscheinlich nicht so gut rüber, nur auditiv. Aber ich habe auch mal so eine Ferienbetreuung von Kindern gemacht, die schon ein bisschen älter war, so 10 Jahre oder so. Und die haben auch gesagt, die hatten immer so eine Routine, die sie abfahren sollten, wenn sie gemobbt werden. Und ich kann ja vielleicht mal ein Video von mir machen. Und es gibt irgendwo ein Video, wo ich diese Routine mache, weil es ist sehr hüftbetont und sehr sassy. Aber der Text lautet folgendermaßen. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Mein Niveau, dein Niveau. Hallo, Abstand. Und bei mein Niveau, dein Niveau macht man halt so ein mein Niveau hoch, dein Niveau unten. Hallo, Abstand. Ich schwöre dir, dazu gibt's eine Routine. Wenn du das in der U-Bahn machst, kriegst du einen auf die Fresse. Ja, wirst jetzt so zusammengeschlagen, genau. Wo ich mir auch dachte, die Lehrer, die verarschen die Kinder doch einfach nur. Als ob irgendwie Bogdan, der irgendwie das 8. Mal die 8. Klasse macht, vor dir steht und ein Pausenbrot will und du, halt, stopp, ich fühle mich gebatzt, einfach ins Gesicht, damit sie genau wissen, wo sie hinschlagen sollen. Kann das ist, glaube ich, ein ganz wieder Trick von Lehrern, wie um uns zu demütigen, um Kinder zu demütigen. Ja, damit du deine Verteidigung aufmachst, damit du mit der Hand... Das ist immer dieses dieses mysteriöse Spektakel, was immer gemacht wird, um dieses Lehrerzimmer. Ich glaube, da passiert nichts anderes, als sich nur Methoden auszudenken, um Kinder zu demütigen. Relativ in der Oberstufe, da fing halt an, die Lehrer cooler zu werden. Und ein Lehrer hat uns gesagt, dass er uns immer, dass er sich, wenn er Deutscharbeiten kontrollieren muss, aus einer fünften oder sechsten Stufe, dass er sich dann immer mit seinen Kumpels trifft und säuft dabei, weil das nichts Lustigeres gibt, als eine Fünftklässlerklausur durchzulesen, was ich mir voll vorstellen kann. Das muss total geil sein. Aber tatsächlich, ich erinnere mich noch gut daran, dass tatsächlich in der fünften Klasse oder früher auch Deutschunterricht wesentlich cooler und kreativer war, weil man ja wirklich auch selber Geschichten schreiben musste. Ich weiß gar nicht, warum man das in den hohen Stufen nicht mehr macht, ja, aber irgendwie man kriegt so Schlagwörtergeschichten und schreibt dann irgendwie eine Geschichte. Und bei mir war es immer dasselbe. Ich wusste immer, dass diese Klausur kommt mit drei Schlagworten und dann musste man dazu eine Geschichte schreiben. Und bei mir war es immer selber. Ich habe mir im Tag davor eine Folge X-Faktor, das Unfassbare, angeschaut, ja, wo immer so 10-minütige Geschichten mit irgendwie einem großen Twist am Ende kamen, hab die einfach auswendig gelernt und hab sie in der Klausur geschrieben, scheißegal, was die Schlagworte waren. Und hab dann einfach im letzten Satz so, und sie war gar nicht tot. Und auf ihrem Grab lag eine Streichholzschachtel, ein Pogo-Stick und 4 Gramm Zucker. So komplett willkürlich irgendwo runtergebracht. Aber bei mir war es so ähnlich. Ich habe immer diese Gänsehautbücher gelesen, die ja teilweise wirklich auch manchmal blutig waren. Da war ich noch sehr jung und die waren auch, glaube ich, nicht für mein Alter zu dem Zeitpunkt. Und habe ich halt immer, dann sollten wir Geschichten, ja, und das musste das Wort Rose beinhalten und so. Da habe ich so ganz, ganz furchtbare Gruselgeschichten geschrieben. Irgendwie auch mit viel Blut und viel Tod und so. Und musste ich die immer vorlesen. Und die Kinder hatten immer richtig Angst, wenn, oh nein, Stefan muss eine Geschichte vorlesen, schon meistens richtig heftig. Und dann die Lehrerin auch immer, was stimmt denn nicht mit ihm? Was ist denn falsch? Das ist doch nicht gut. Nein. Du solltest nicht niemanden umbringen an der Geschichte. Das Thema war doch Liebe. Ich erinnere mich noch genau. Genau, wir hatten mal auch Thema Zeitmaschine, ein total geiles Thema. Das stimmt. Mein Bruder hatte mir tatsächlich davor einen Ratschlag gegeben. Übrigens derselbe Bruder mit dem Genghis Khan Ratschlag, mit dem tollen Gag, dass man Oliver Khan als Gag anschluss hat. Er fängt an, so eine geile Sidekick-Rolle in diesem Podcast zu übernehmen. Ja, genau, mein Bruder hat mir gesagt, hey, das Wichtigste zum Schreiben von guten Geschichten ist, überleg dir, was alle anderen schreiben und schreib genau das Gegenteil. Und schreib genau was anderes. Zum Beispiel beim Thema Zeitmaschinen würden alle eine Geschichte schreiben, wie sie ins Mittelalter reisen oder in die Zukunft und fliegende Autos oder in die Antike. Und was habe ich geschrieben? Eine Geschichte, wo jemand einen Tag in die Vergangenheit reist. Ja, und dann sozusagen den Tag nochmal neu erlebt und dann total viel Action. Und dann passiert total viel Action in meinem Kopf, war das alles so ausgespielt. Und dann gab es so eine Verfolgungsjagd, wo irgend so ein Typ, der nicht mal bewaffnet war, hinter dem Protagonisten herrannte. Und ich habe einfach so, weil das in meinem Kopf so aussah, den random Satz geschrieben, er rannte durch die Gasse und links und rechts explodierten die Autos und überall schlugen Schüsse ein. Ohne, dass es überhaupt einen Hintergrund gibt, warum das jetzt so sein soll. Und ich weiß, und der Lehrer hat einfach ein großes Fragezeichen daneben gemacht. So, what? Einfach, aber bei mir gehört das einfach dazu, dass wenn eine Verfolgungsjagd geschieht, einfach links und rechts Dinge explodieren. Auch wenn es eine Schlittenfahrt war, irgendwie in der Antarktis. Egal, es müssen einfach Dinge explodieren. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber ich hatte immer so das Problem, ich habe immer relativ schnell geschrieben und meistens wollte ich dann Dinge wieder wegmachen, weil dann dachte ich mir, ja, das hat gar keinen Sinn, mach's wieder weg. Und dann hat man ja als Schüler hat man einen Füller und einen Tintenkiller. Man hat also zwei Chancen, was richtig hinzuschreiben. Und meistens hat das bei mir nicht gereicht. Und dann habe ich eine Klausur, da mussten wir einen Weg beschreiben. Also einfach nur, ja, dann müssen sie nach geradeaus gehen, dann biegen sie die erste rechts ab und dann wieder sofort links. So, dann habe ich aber mich verschrieben mit dem Tintenkiller. Dann habe ich da so eine Geschichte draus gemacht, dachte mir, ja komm, du musst das jetzt irgendwie umdrehen, aber bei Wegbeschreibung kannst du nicht dreimal links umschreiben. Da bin ich so einen ganz komischen Weg gegangen und da waren auch zwischendurch mal so Sätze drin wie, ja, jetzt gehen sie rechts, aber halt, das ist der falsche Weg. Gehen sie doch wieder geradeaus. Solche Dinge stand da drin. Und das war meine schlechteste Note damals bis dahin. Das war echt traurig. Aber das kann ich, konnte ich noch nie sowas. Ach Gott, sehr schön. Schulgeschichten. Ich wusste auch tatsächlich, man muss ja manchmal so, was eigentlich eine total gute Bestrafung ist, eigentlich Menschen mit Kreativität zu bestrafen. Das heißt, irgendeine Schülerin ist irgendwie der Tintenkiller runtergefallen vom Tisch. Sofort Strafe. Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt so schlimm ist. Aber auf jeden Fall sofort Strafe. Irgendwie schreibt einen Aufsatz, warum dir nicht die Stifte vom Tisch fallen sollen. Und dann hat sie so eine ganz herzzerreißende Geschichte geschrieben. Ja, und mein Tintenkiller hat auf dem Blatt ist in Lava gefallen. Genau, hat mein Tintenkiller hat auf dem Blatt des Nachbarns einen Fehler gesehen und er konnte einfach nicht widerstehen, den Fehler zu korrigieren und wollte auf den Tisch des Nachbarn springen und hat es nicht ganz geschafft. Gott. Und wir alle in der Klasse so, what the fuck, das ist das Beste, was ich je gehört habe. Das ist die beste Story ever, das ist so eine gute Idee. Der Tintenkiller hat auf dem Blatt des Nachbarn etwas Rechtsradikales entdeckt und wollte sich daraufhin einfach nur noch umbringen. Ja, genau. Aber einfach gesprungen. So eine geile Idee, den Gegenstand zu menschliche Seele einzuhauchen. Ist eine total gute Idee. Sollte man machen, auch so das nächste Mal beim Gerichtsverfahren irgendwie. Warum haben sie keinen Blinker angemacht, als sie um die Ecke gebogen sind und damit ist ein Schaden entstanden? Einfach so machen und mein Auto war schon ganz müde und konnte nicht mehr blinken. Der eine Blinker fiel schon so zu. Genau, und es, ja, aber wenn. Sie dürfen aber nicht mit einem müden Auto fahren, ne? Ist Ihnen schon klar. Ja, aber der Richter nimmt das dann auch ernst. Ja. Wo wir gerade bei Schulzeit waren, die Schulzeit ist ja auch eine wichtige Zeit, in der sich viele Persönlichkeitsmerkmale entwickeln, wie zum Beispiel auch, man erlernt die ersten Hobbys. Ja, viele Leute haben ja heute noch Hobbys aus ihrer Kindheit, haben in der Kindheit angefangen Fußball zu spielen oder Briefmarken zusammen, machen das heute noch. Und deswegen wollte ich heute einfach mal mit dir ein bisschen über das Thema Hobby reden, weil Podcasten ist ja unser Hobby. Das heißt, wir müssen im Podcast auch über Hobbys reden, weil wir sonst eigentlich keine Hobbys haben. Und ich möchte einfach mal mit einer Frage direkt einfach einsteigen. Da sprichst du für dich. Sind Hobbys der Sinn des Lebens? Also, ich habe mir aufgeschrieben, wir brauchen erstmal eine Definition von Hobby. Das brauchen wir auch dafür. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal klären, was ist überhaupt ein Hobby? Ich habe mir aufgeschrieben, ein Hobby, etwas, was man kontinuierlich verfolgt. Ja, ich würde sagen, ein Hobby ist ein kleiner Hobbit. So. Wenn das der Gag war, der eine, den du dazu aufgeschrieben hast, breche ich an dieser Stelle ab. Und ja, also es gibt viele verschiedene Hobbys und also eigentlich Hobby ist das, was man macht, wenn man einfach nichts zu tun hat gerade. Hobby man, kommt von Hobbythek. Hobby kommt von Hobbykeller, ja. Von Hobbykeller. Genau. Alles, was man im Hobbykeller macht, ist Hobby. Ein Hobby ist halt das, was man nicht machen muss, aber trotzdem macht und da Bock drauf hat irgendwie. Man sagt ja auch manchmal so, ist es dein Beruf oder Berufung? Ich finde, das, was ich mache, ist ja im weitesten Sinne, was ich beruflich mache, ist im weitesten Sinne auch mein Hobby. Ich beschäftige mich mit Dingen, die mich unterhalten. Das mache ich sehr gerne und darüber hinaus gibt es bei mir nicht viel und deswegen ist es mein Hobby, würde ich sagen auch. Mein Beruf. Ja, Hobby ist ja, sag ich mal, eine Kategorisierung von Freizeitaktivitäten. Hobby ist ja wie so eine Eisladen. Da gibt's ja verschiedene Sorten. So, es gibt ja Dinge, die Leute gerne machen, aber die nicht als Hobby angesehen werden. Also Stalken zum Beispiel würde man jetzt wahrscheinlich nicht als Hobby so definieren. So klassische Hobbys: Reiten, Lesen, Schwimmen. So ist klassisches, was man halt so macht, um Zeit vertreibt. Sport sind klassische Hobbys. Aber es gibt dann was mich interessiert ist die Frage: Was sind deine Hobbys? Die Frage. Ja, weil das ist ja oft so, wenn man irgendwie Leute interviewt und so, ist das oft so die erste Frage, was sind so deine Hobbys, so ein bisschen Einblick ins Privatleben, was macht die Person außerhalb des Berufslebens? Man versucht sich ja schon über die Hobbys eine Person so ein bisschen erschließen zu können. Ja, und vor allem sich selber über die Hobbys bewusst zu werden, die man hat, hilft einem auch so seinen Weg in der Welt und seinen Platz in der Welt zu finden. Und deswegen fand ich es damals super dankbar, dass es immer diese Freundebücher gab, bei uns zumindest, die wir mal rumgereicht haben und wo ich andauernd wöchentlich dazu aufgefordert wurde, meine Hobbys darzulegen und meine Menschen. Hast du so eins noch eigentlich? Ich habe mir aufgeschrieben, ob wir uns vielleicht nicht gegenseitig jetzt ein Freundebuch ausfüllen wollen, quasi hier virtuell. Warte mal ganz, ich habe noch eins. Warte, ich hol mal eins. Ehrlich jetzt? Aus meiner Kindheit. Ich komme gleich. Man muss dazu sagen, dass der Florentin. Nee, ich hol mal was zu trinken. Ich habe keine Lust, das zu erzählen. So, ja, ich habe das tatsächlich noch. Von meinen ganzen alten Freunden früher damals. Das war aber wirklich sehr. 1998 ist das Jahr, da war ich 7 Jahre alt. Und da haben wir Hobbys zum Beispiel von Jakob, ist Fußball spielen. Hallo. Hobby. Ich bin wieder da, ich habe irgendwas zu trinken geholt. Hallo? Okay, also ich habe mein altes Freundschaftsbuch gefunden. Ich muss sagen, du wohnst in Berlin. Du wohnst ja gar nicht mehr da, wo du früher gewohnt hast. Du hast dein Freundschaftsbuch mitgenommen. Das zeigt ja auch viel, sagt ja auch viel ja, über dich aus. Von 1998, da war ich 7 Jahre alt. Und die Hobbys hier, also zum Beispiel Jakob hat das Hobby Fußball spielen, Classic. Manuela hat das Hobbys Reiten, Schwimmen und alles, was man noch machen kann, außer Fußball. Also kleiner Gegenentwurf zu Jakob. Antonella mit dem Hobby alles, sehr gut. Alex mit dem Hobby Playstation und Skaten, sehr gut. Cool. Sehr cool. Wunderbar. Stefanie, in die ich unsterblich verliebt war. Hobbys, Schwimmen und Turnen. Schwierig. Und das war's auch schon. Das waren alle meine Freunde. Und dann habe ich tatsächlich noch meine Lieblingslehrerin, habe ich das auch gegeben. Und ja, da gab es nur zwei Seiten. Links und rechts. Und links konnte man immer so seine Daten reinschreiben. Und rechts kamen das dann so die persönlichen Sachen, so Hobby oder was man gerne werden möchte. Und meine Lehrerin hat da einfach die rechte Seite ein riesiges Foto reingeklebt von Charlie Chaplin. Und hat einfach alle Fragen überklebt und nicht beantwortet. Wo ich mir dachte, auch, also Frau Meister, das war nix. Aber das war, naja. Ich habe das damals auch meiner Mutter gegeben irgendwie. Eine rührende Geschichte. Und sie hat bei Mein Schwarm jemand anderen hingeschrieben als mein Vater. Deswegen habe ich lange Zeit. Oh mein Gott, gehabt. Wie gut ist das denn? So total niedlich. Mama, ich habe keine Freunde. Willst du mein Freundesbuch schreiben? Ja. Ja, gern. Mein Schwarm. Metzger Bayer. Oh. Okay. Das ist natürlich jetzt ein Scherz. Das ist natürlich ein Scherz. Ach, muss man das da reinschreiben? Schwarm bei euch? Das ist ja auch ganz gut. Ja, ich weiß, das war immer so der Moment, wo. Das war so der Moment, wo man erkennt, wer das Freundebuch ernsthaft ausfüllt und wer es mit einem zwinkernden Auge ausfüllt. Ja, apropos zwinkernde Auge, was mich. Also was tatsächlich, glaube ich, der erste Gag in meinem Leben war, den ich jemals gehört habe und mich einfach jahrelang noch fasziniert hat. Und zwar hat der gute alte Alex geschrieben, bei Was ich werden möchte. 16 Jahre hat er geschrieben. Da dachte ich mir schon, nice, guter Mann. Yes. Einfach mit dem Medium spielen ein bisschen, yeah, guter Mann. Aber der ist cool. Er skatet und haut Gags raus. Das war als absolut, ja, absolut, der war der coolste Typ. Was macht der heute? Der war auch älter als ich. Der war auch älter als ich. Der war ein Freund von meinem Bruder tatsächlich und war einer der coolsten Typen. Was macht er denn heute? Einmal im Urlaub. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das so interessant ist, in mein privaten Umfeld reinzugehen. Aber ich will jetzt mal ein bisschen, wir reden über Hobbys, wir reden heute über private Dinge. Ich will doch mal wissen, wer sind die coolsten Leute, denen du jemals begegnet bist? Ich hab mal gesehen, dass er einen Krankenwagen gefahren hat. Aber ich weiß nicht, ob das eher so ein Hobby war oder ob er sich kein anderes Auto leisten konnte. Oder ob das sein Beruf war. Ich hab gesehen, wie er sich erhängt hat. Ich weiß nicht, ob das nur ein Hobby war oder ob er das irgendwie langfristigere Lösung war. Ich hab mal gesehen, wie er im Krankenwagen lag, habe ich erst verstanden, deswegen. Ja, okay. Ich habe ihn mal im Friedhof gesehen bei der Beerdigung, aber ich weiß nicht, was der heute so macht. Naja. Mein Hobby ist ja Menschen beobachten. Oder ja, teilweise gehst du ein bisschen anders zu weit. Anders gesagt, was sind die schlimmsten Antworten auf die Frage, was ist dein Hobby? Und ich finde, Menschen beobachten ist so ein Ding, wo man so halb poetisch klingt so ein bisschen, ich bin total der Menschentyp und ich finde, Menschen machen die schönsten Geschichten, bla bla bla. Aber es ist halt auch sau creepy, ne? Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ich beobachte ja total gern Menschen, ne? Ich bin ja so ein Menschenbeobachter. So, aber das finde ich eigentlich. Man hat immer diesen Fernglas-Typ im Kopf, der irgendwie an seinem Fenster den ganzen Tag steht und Leute beobachtet. Das ist echt gruselig. Ja, der Leuten mitten in der Nacht anruft und sagt, euer Fernseher ist noch an. Und dann sagt das können sie ja eigentlich gar nicht sehen. So. Und man sich da ein bisschen fragt. Sie soll mal bitte umschalten, weil er würde gerne ProSieben gucken. Also, wäre auch mal ganz geil. Genau, ja. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, Hobbys, aber Menschen beobachten, was auch gruselig ist, zum Beispiel was zu sagen, wie, ja, ich lerne den menschlichen Körper kennen oder so. Wo man dann immer denkt, ja. Genau, gut, Hobbys, ist der menschliche Körper, ja. Hm. Meinen Körper entdecken. Sowas. Ist vielleicht nicht das Beste. Wer sagt das denn? Niemand hat das gesagt. Nur weil dein Onkel das gesagt hat, muss das nicht so allgemein sehen. Nee, mein Onkel wollte immer meinen Körper kennenlernen. Weil ups. Auch immer lernen wir mal lachen können. Ne, der ist, als er bei euch vorbeigekommen ist, hatte er immer einen Hasen vorbei, ne? Da hat er gesagt, du kannst den Hasen anfangen und hat immer so einen Zylinder auf seinen Schoß gesetzt. Komm, ich zeig dir mal einen richtigen Hasen. Hier, du darfst den Hasen streicheln, aber der ist immer krank, der spuckt dich vielleicht an. So, ne? Ja. Oh Gott. Und ganz kurz, ich sehe schon ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig für dich, über deine Hobbys zu reden. Deswegen, du bist ja auch so ein Typ, der keine Hobbys hat, aber ich möchte mit dir einfach mal den Hobby-Test machen. Was ist dein Hobby? Ich möchte jetzt mit dir, ich habe einen Test gefunden, finde das richtige Hobby für dich. Also wenn du nicht weißt, was dir Spaß macht, was ist tatsächlich das richtige Hobby für dich? Und zwar die Frage, wie lange hast du pro Tag Zeit? Ein bis zwei Stunden, zwei bis drei Stunden, 30 Minuten oder drei bis vier Stunden? Was war das erste nochmal? Ein bis zwei Stunden. Ja, sagen wir mal so drei Stunden. Drei Stunden, zwei bis drei. Okay, jetzt die allerschönste Frage, die ich finde, in einem Quiz, das dazu führen soll, was dein Hobby ist. Was machst du besonders gerne? Erstens Sport, zweitens Malen und Zeichnen. Erstens drittens Fußball, Lesen. Zweitens Tennis. So Millionen Auswahlmöglichkeiten, wo du dein Hobby auswählen kannst. Drittens Lesen, viertens Singen. Also was machst du besonders gerne? Sport, Malen, Lesen oder Singen? Lesen dann. Lesen, was okay. Ein Schwachsinn. Angenommen, ich würde jetzt wahnsinnig gerne Briefmarken sammeln. Wie soll man jetzt darauf kommen? Spielst du ein Instrument? Und jetzt finde ich eine der schönsten Antwortmöglichkeiten. Erstens, ja, es macht mega Spaß. Und zweitens, ja, aber ich möchte aufhören. Ja, aber ich würde so diese gut. Fähigkeit gerne verlieren. Ja, aber ich komme nicht von weg. Ich würde gerne aufhören. So, was ist dein Ziel in den nächsten 3 Jahren? Ich würde langsam von der Gitarre wegkommen, wenn es geht. Was ist das für eine Aussage? Ja, aber ich möchte aufhören. Ich würde wahnsinnig gern weniger gut Klavier spielen können. Genau. Ja, sag mal ja, es macht mir auch Spaß. Ja, es macht mir mega Spaß. Wie oft möchtest du dein Hobby ausüben? Fast jeden Tag? Jeden Tag? Einmal die Woche? Oder wenn ich Zeit und Lust habe? Ja, wenn ich deine Lust habe. Was sind ja, ach was. Oh Gott, was ist für eine Scheißseite, wo du da gelandet bist? Möchtest du professionell dein Hobby ausführen? Ganz kurz. Widerspricht sich vielleicht ein bisschen? Das ist gerade nicht irgendwie wieder so eine Frau, die dir Sex anbietet und der du jetzt irgendwie schreibst in so einem Doch, wir chatten jetzt halt ein paar Wochen tatsächlich. Und die will Thema einfach Hobby wissen, was du für Hobbys hast. Ja, okay. Also, möchtest du professionell dein Hobby ausführen? Auf jeden Fall, nicht unbedingt, nein. Oder, ja, ein bisschen Hilfe kann nicht schaden. Wie, ein bisschen Hilfe kann nicht schaden? Das ist keine Sinn. Ahnung. Das ist einfach so ein allgemeines Statement. So ein allgemeines, ja, das würde ich Statement. Aber gerne nehmen. Ja, ein bisschen, ja, Hilfe, ein kann bisschen nicht Hilfe kann nicht schaden. Ist dir oft langweilig? Nein. Ja. Ja, ich sitze nur vor dem Computer, ab und zu. Oder nein, eigentlich nicht. Ja, ich sitze andauernd vor dieser dämlichen Gitarre. Nein, ich habe nicht oft Langeweile. Machst du dein Hobby lieber selbst oder mit Freunden? Beides, immer mit meinen Freunden, selber oder lieber selbst? Das ist auch gut. Okay, ich gucke lieber Leuten zu, die mein Hobby ausführen. Es gibt sowohl die Antwortmöglichkeit selbst als auch lieber selbst. Man sich auch fragt, was ist denn da los? Aber gut, lieber selbst. Vielleicht ist es lieber selbst. Okay. Und jetzt meine absolute Lieblingsfrage. Hast du eine Lieblingseinstellung? Erstens, ich bin Scene oder Szene. Zweitens, nee, hab ich nicht, Smiley. Drittens, Gothic. Viertens, Punk. Also du kannst jetzt auswählen zwischen nein, Szene, Gothic oder Punk. Was ist denn Szene? Weißt du, kennst dich da aus? Ich habe keine Ahnung. Urban Typ. Man schreibt es S-C-E-N-E, also Scene. Ich bin Scene. Ich habe aber keine Ahnung, was das bedeutet. Nee, mach mal das. Nee, ich habe keine. Achso, eine Lebenseinstellung übrigens. Okay, vorletzte Frage. Bist du einsam? Und jetzt die beiden Möglichkeiten. Nee. Nicht wirklich. Ja, aber es stört mich nicht. Nein, meine Freunde sind immer dabei. Nicht wirklich. Also nicht nee. Nicht wirklich. Ich habe mich deutlich festgelegt. Okay, letzte Frage. Bist du kreativ, sportlich, schlau oder lustig? Das ist ja scheiße. Das ist eine schwierige Frage. Ja. Bist du kreativ oder lustig oder schlau? Schlau schließe ich nochmal, will ich schon mal ausschließen, präventiv. Bleibt lustig oder kreativ? Ich würde eher sagen kreativ. Okay, gut. Auswertung. Was ist das perfekte Hobby für Stefan Titze? Und... Was? Dein Hobby ist Lesen. Ach, wo du vorhin dran gegeben hast, du wirst lesen. Herrlich, herrlich. Also, um das jetzt mal geklärt zu haben, Stefan Titzes Hobby haben wir rausgefunden. Es ist tatsächlich Lesen. Man kann nach diesem Test nur lesen. Was war das andere nochmal? Sport? Ich glaube, Schwimmen. Dass auch Schwimmen ständig als das Schwimmen, Hobby per se, als das quintessentielle Hobby Schwimmen immer kommt, das weiß ich auch nicht, wer das wirklich als ein Hobby betrachten würde. Schwierig. Ja, okay, jetzt wissen wir mehr über mich. Das machen wir aber nicht mit dir auch nochmal, es ist sehr zeitintensiv. Nee, auf keinen Fall. Sehr gut. Ich hab mich tatsächlich auch ein bisschen informiert, was die Hobbys sind, die am besten bei Frauen ankommen, tatsächlich. Oh, du bist ja richtig vorbereitet heute. Ja, natürlich. Du hast ja die Mörder Sachen am Start. Also wenn man seine Hobbys ein bisschen danach auslegen möchte, also wenn dein Hobby das Erkunden des Körpers ist, dann könnten dir vielleicht folgende Hobbys auf diesem Etappenziel helfen. Und zwar die beliebtesten Hobbys bei Frauen sind Kochen und Yoga. Ja. Also, okay. Hat mir zumindest meine Yogalehrerin gesagt. Und von daher... Oh Gott. Und, ja, ich muss auch bald los. Ich meine, meine Quiche muss noch in den Ofen. Von daher müssen wir auch ein bisschen jetzt ranmachen. Aber eigentlich eine gute Sache. Ich wollte mal kurz, ganz kurz was in eine andere Richtung einschlagen. Also mir liegen ja im Gegensatz zu dir die Hörer am Herzen. Und wir haben letzte Woche ein bisschen Anschiss bekommen. Wir haben ein paar Dinge wohl nicht richtig gemacht. Und ich bin da sehr dankbar darüber, über Feedback. Und habe mich da sehr gefreut, dass uns Leute gesagt haben, macht nie wieder ein Hörspiel. Zitat Hörer, es hat die Zeit, die ich in einem Stau verbracht habe potenziert. Fand ich ein sehr gutes Zitat. Ja, ich habe auch noch ein Zitat. Es war sehr anstrengend, habe ich gehört. Oh Gott. Es hat mich wütend gemacht, habe ich auch noch gehört. Mein Handy ist jetzt kaputt. Ich habe es gegen die Wand geworfen. Solche Sachen hört man gerne. Deswegen wütend werden kann, finde ich auch so gut. Ja, und deswegen habe ich gemerkt, das ist total wichtig, dass wir Leute mal auch was sagen lassen dazu. Deswegen habe ich überlegt, warum schaffen wir uns nicht so ein Prepaid-Handy an, was wir die ganze Zeit ausmachen und wo wir unsere Hörer die Nummer geben und wir bitten darum, dass sie eine Voicemail hinterlassen, wo sie wirklich so Sachen mal sagen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Einfach weil diese Feedback-Funktion im Internet ist halt wahnsinnig ungefiltert. Dann schreibt man auch sehr viel Scheiß rein und man weiß nicht genau, Ironie funktioniert auch nicht so wirklich. Und wenn man so ein Handy hat, wo man wirklich drauf sprechen kann, dann ist es die Hemmschwelle größer. Und deswegen schätze ich mal, ist es ein bisschen gefiltertes und ein bisschen konstruktive Kritik. Finde ich sehr gut. Ich würde es tatsächlich, glaube ich, eher mit Skype machen, oder? Ich glaube, mit Skype, dass wir uns einfach einen Account anlegen. Kann man da Voicemails hinterlassen? Ja, dass wir uns einfach einen Account anlegen, das Podcast-UFO. Und ihr könnt dann einfach uns adden und dann uns eine Sprachnachricht schicken. Die und dann aber könnt auch, ihr uns mal sagen, was los ist. Ja, die wir aber, wo man sagen muss, die könnt ihr uns schicken, aber die werden auch wahrscheinlich benutzt im On. Ja, wahrscheinlich. Und wir werden wahrscheinlich auch jeden Sprachfehler von euch komplett ausreizen, euch fertig machen und jeden kleinsten charakterlichen Makel ausreizen. Genau, das wahrscheinlich könnt ihr schon mal das so sein. Aber wir würden uns selber freuen, wenn wir, also finde ich eigentlich eine gute Sache. Dann könnt ihr uns nämlich helfen. Einfach mal wie ich diese Themen, wir haben es am Anfang, muss man kurz mal sagen, helfen und Hobbys zurechtgelegt. In meinem Textdokument habe ich dann mal diese Wörter, diese Schlagbegriffe ganz groß und fett geschrieben. Da betone ich die auch mal so mit. Mit diesen Dingern, wenn wir das einführen, dann könnt ihr uns helfen. Dann könnt ihr uns helfen, damit der Podcast besser wird. Es gibt ja sehr absurde Hobbys und Leidenschaften. Und es gibt oft Leidenschaften und Hobbys, die andere Leute auch ein bisschen verwirren und in Argwohn versetzen. Und es gibt ja verschiedene Stufen von Toleranz Hobbys gegenüber. Also so, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man das machen kann und wie man den ganzen Tag World of Warcraft zocken kann. Und ich fand es sehr schön, in der Fahrschule wurden uns tatsächlich so Sachen erklärt. Und dann, also das ist so ein bisschen der Sinn der Fahrschule. Und dann kam es zum Beispiel auch zum Thema Bahnüberfahrt, also Bahnübergang. Ne? Also man fährt mit einem Auto, das ist krass. Wegbahn mit motorisierten Vehikel über einen Bahnübergang. Und dann gab es gewisse Dinge, die man dabei beachten muss. Und dann gab es einen Punkt, wenn man eine WCR-Antenne hat, die länger als 3 Meter ist auf seinem Auto, muss man aufpassen, dass man da nicht an die Stromableitung kommt, sonst geht alles kaputt. Und dann kam die berechtigte Frage auf, ja, aber wer hat denn so ein komisches Superfunkgerät, Radio-Ding? Und dann der Fahrlehrer einfach ganz trocken, ja, manche Leute mögen das. Oh Gott. Und das war dann einfach die Erklärung. So, manche Leute mögen das, mit einer 4 Meter langen Antenne auf ihrem Auto rumzufahren, um irgendwie den taiwanesischen Flugfunk abzugreifen. Einfach, das war einfach die Erklärung. Ja, manche Leute mögen das. So stand das auch im Lehrbuch drin, auf die berechtigte Frage, warum zur Hölle sollte irgendjemand das haben? Ja, manche Leute mögen das. Manche machen einfach das so. Das ist halt so ein Ding, was manche Leute machen. Aber ja, manche Leute machen das so einfach. Fahrschule ist total geil. Wir hatten nämlich auch, beim Bahnübergang war nämlich auch bei der Antwort habe ich dann gedacht, okay, alles, was du mir jetzt sagst, ist mir scheißegal. Das werde ich niemals verstehen. Einfach auswendig lernen für die Theorieprüfung, weil, ich darf nicht mal was mit Kohlensäure trinken. Oh Gott. Es ist nämlich so, wenn man über eine Bahn, das ist wirklich eine Frage, wenn man über eine Bahnüberquerung fährt, muss man, während man auf den Schienen ist, braucht man Bahnticket, muss man nach links und rechts gucken. Also wenn du eine Bahn, wenn die Schranken hoch sind und du bist auf den Schienen, musst du nach links und rechts gucken. Wo ich mir denke, was bringt das? Und dann muss man das auch wirklich in der Prüfung auch machen, sonst fällst du durch. Wenn du auf der Bahnübergang stehst, musst du links und rechts gucken, ob mit 300 km/h ein Zug in dich reinfährt oder nicht. Das ist so das Ding, was du dann machen musst. Das ist wirklich interessant. Ja, muss man, ja. Ich weiß, ich habe die Prüfung auch gemacht. Es ist ja bescheuert. Ja, okay. Ja, sorry. Ich habe übrigens meine Prüfung damals mit Ansage und genau 10 Fehlerpunkten bestanden. Man darf ja nur 10 Fehlerpunkte haben. Und die habe ich bestanden. Und aber auch nur, weil ich wusste eine Frage nicht. Und ich wusste genau, okay, du hast 10 Fehlerpunkte, schon mal sicher. Du musst also, eine von diesen Fragen musst du richtig beantworten. Und dann habe ich nicht gewusst. Und habe ich links neben mir auf den Bildschirm geguckt. Und da kam genau die Frage, was sehr unwahrscheinlich ist, weil es tausende Fragen gibt, die theoretisch anders formuliert teilweise noch ein bisschen sind und die halt in so einem Zufallslogarithmus ausgewählt werden. Und dass der links neben mir die gleiche Frage bekommt, ist schon sehr unwahrscheinlich. Dass er die auch noch zum gleichen Moment bekommt, während ich die auch beantworte, ist mega unwahrscheinlich. Und dann kam genau die Frage und er hat die sicher beantwortet. Da habe ich gesagt, oh gut, wenn er das so sicher beantwortet hat, dann wird es aber richtig sein. Habe ich es gemacht und das war richtig. Mit 10 Sekunden bestanden. Echt Glück. Das ist echt Glück. Glück auch ein gutes Thema für eine Folge gemacht. Aber Fahrschule ist, vielleicht machen wir nochmal eine eigene Folge über Fahrschule, weil das ist echt ein ergiebiges Thema. Und wir hatten auch so einen Nachwuchsfahrlehrer, weil Fahrlehrer sind ja wirklich die abgefucktesten, zynischsten Menschen so der Welt. Coole Menschen. Ja, also wirklich die coolsten und die einfach abgeschlossen haben mit dem Leben. Die wissen, ich fahre jetzt einfach noch mit 20 Jahren mit Minderjährigen im Auto durch die Gegend und das war's dann. Dann lege ich mich hin. Und da war dann aber, wir hatten dann auch einen, der manchmal die Theorie gemacht hat, der total jung und motiviert war und der stand dann vor so einer Projektion von 30 verschiedenen Verkehrsschildern und wollte dann so ein bisschen die Gruppe mit involvieren, hat immer gesagt so, hey, was glaubt ihr denn, wofür ist denn dieses Verkehrsschild da? Und es war jetzt so ein durchgestrichenes Pferd. Ja. Niemand meldet sich. Habt ihr nicht irgendeine Idee? Und niemand hatte halt Bock. Kleiner Tipp, es hat was mit Pferden zu tun. Und da hatte ich irgendwie, ja, Pferde verboten. Ja, richtig, genau. Was könnte denn das hier bedeuten? So ein Hund durchgestrichen und alle, oh Gott, das wird eine lange Nacht einfach. Das wird einfach ewig dauern. Weil wenn sich einfach niemand dazu herablässt, mit ihm mitzuarbeiten, dann war es das halt einfach. Weil er hat es auch nicht gesagt irgendwie. Ja, das war immer geil. Dasselbe. Und irgendwie so 100 so durchgestrichen. Voll, manche Dinge sind total offensichtlich und manche Dinge, die sind super schwer. Wie viel Liter Öl oder wie viel Wasser braucht man, um einen Tropfen Öl zu verdünnen und sowas. Solche Fragen kommen dann da. Die neben so Fragen wie, ja, was bedeutet dieses durchgestrichene Känguru? Das sind halt so Dinge. Aber, warte mal, haben wir jetzt noch viel Zeit eigentlich? Nee, haben wir nicht mehr. Wollen wir noch eine Rubrik? Schon. Eine Rubrik sollten wir noch unterbringen vielleicht heute, oder? Ja, klar, komm, was soll's. Welche machen wir denn? Ich finde, eine, die wir uns auch gesagt haben, die passt ja nur heute, oder? Ja, okay, dann machen wir heute unsere neue Rubrik. Dingelililililing. Topical Island. Topical Island. In unserer Rubrik Topical Island werden wir immer ein aktuelles Thema aus den Medien aufgreifen und humoristisch keck aufgearbeitet euch servieren. Und heute geht es, wie könnte es anders sein, um den Streik der Deutschen Bahn. Es geht um Berufe, bei denen Streiken absolut keinen Sinn ergibt. Und ich habe mir drei Dinge ausgedacht, weil ich dachte, das machen wir so. Unser Ding ist, Zahl 3 ist unser Ding. Hast du auch drei ja. Dinge? Ja. Na, also die Bahn streikt ja gerade, vielleicht muss man den Zuschauer auch ein bisschen ins, bitte, ins Boot holen. Gut, die Bahn streikt ja gerade, alle regen sich auf. Hält euch für bescheuert und viele Leute und haben dumm. Angst, dass andere Berufsgruppen auch noch anfangen zu streiken, die Kitas streiken. Aber die Frage ist, bei welcher Berufsgruppe würde es überhaupt keinen Unterschied machen? Und welche Berufsgruppe kann überhaupt keinen Druck auswirken auf die Öffentlichkeit, wenn sie anfangen würde zu streiken? Wie zum Beispiel... Soll ich mit Nummer 3 anfangen? Bei mir ist, ich habe mir überlegt, das ist ein zweigeteilter Platz, weil es auch etwa der gleiche Beruf ist. Das sind zum einen Eisverkäufer im Kino, die am Anfang immer rauskommen und Eis verkaufen wollen. Ja. Wo ich sehr selten jemanden sehe, der was kauft. Es ist auch Public Shaming. So ist es, die Aufmerksamkeit ist immer auf den einen, der so Film halb sehen. Die Hand hochhebt. Alle wollen genau, den der Film eine Fette. Man sitzt da nach 30 Minuten sitzt man da schon und will endlich, dass die Werbung jetzt weg ist und der Film kommt. Dann kommt der Eisverkäufer, da denkt man, ja, jetzt geh wieder, niemand will ein Eis. Und dann kommt dann der eine Dicke aus der letzten Reihe, der Eisverkäufer muss die ganzen Treppen hochgehen. Und muss dann aus seinem, natürlich das Eis haben, was er dann nicht hat, dann muss er nochmal rausgehen und wieder reinkommen, damit er das eine Eis bekommt, was er will. Und dann hat er das nicht passend, dann muss er ganz viel Kleingeld rausgeben und so ein Schwachsinn. Und alle hassen das. Und das ist, meistens gibt es immer diesen Dicken auch nicht und Eisverkäufer gehen einfach wieder. Und deswegen glaube ich, wenn die streiken würden, es würde niemanden jucken. Das stimmt. Und das stimmt. Gleicher Atemzug, Bierverkäufer im Stadion, immer bei so Großveranstaltungen, das sind meistens schwarze Mitbürger. Die auf diese Bierfässer auf dem Rücken haben, mit diesen Bierdingern. Also wenn die jetzt nicht da sind, dann gehen die halt können damit auch fliegen. Bierstand halt. Ja, verstehe schon. Tatsächlich geht meine Platz 3 in eine sehr ähnliche Richtung, und zwar Grillwalker. Wenn Grill Walker protestieren würde, wird wahrscheinlich sehr lustig aussehen, wenn die irgendwie. Was zur Hölle ist ein Grill Walker? Was ist ein Grill Walker? Grill Walker. Ja, hab ich noch nie Kennst gehört. Du die nicht? Nein, was ist das? Das sind so Leute, die zum Beispiel in Berlin-Alexanderplatz durch die Gegend laufen, die so einen Propangastank auf dem Rücken haben und vor sich so einen Grill, wie so ein Bauchladen, umgeschnallt und darauf Bratwürste grillen und dann Bratwürste verkaufen. Achso, ja, das hab ich ja schon mal gesehen, aber nicht. Kenn ich Grill Walker heißt das. Klingt so gruselig, ich bin ein Grill Walker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall heißen die Grill Walker und wenn die produzieren würden, wird es wahrscheinlich auch niemand auffallen. Mein Platz Gott, zwei. Nee, ist doch gut, ein guter Platz, aber ich kann es nicht. Platz 2 ist bei mir Buchläden. Also wenn Buchläden in der Innenstadt einfach dicht machen würden, es würde niemanden interessieren. Gut, dann kaufe ich halt bei Amazon, dann ist es auch schon morgen da. Was wollt ihr denn machen, wenn ihr bei uns keine Bücher mehr kauft? Amazon? Ah ja. Ja, shit, stimmt. Okay. Stimmt. Ich verstehe dich. Genau, es dürfen generell keine Leute streiken, deren Alternative besser ist als sie selbst. Das stimmt. Ja. Das war auch so ein bisschen meine Gedanken, als ich überlegt habe, was man da aufschreiben kann. Das war genau das. Ja. Mein Platz Nummer 2, Blogger. Ich glaube, wenn Blogger streiken würden, wäre es auch einfach scheißegal. Ich schreibe keinen einzigen Blog-Eintrag mehr über überflüssige Konsumgüter und wie Frauen in den Medien unterdrückt werden, bis wir mehr Gehalt bekommen. Ich glaube, ich würde niemanden interessieren. Ja, die Welt ohne Blogs wird niemandem fehlen, letztendlich. Ja, dann habe ich auch noch, ich habe das auch gar nicht nummeriert eigentlich. Platz 1 ist vielleicht auch nicht besser als, vielleicht war Platz 2 besser als der jetzt kommt. Kurz mal. Sehr gut geteased. Als kleiner Teaser. Leute von einer Fastfood-Kette, wenn jetzt plötzlich alle McDonalds-Mitarbeiter streiken, scheißegal, dann geht man einfach zu McDonalds oder zu Burger King oder zu Subway oder zu KFC, ist scheißegal. Das ist Dinge, genau wie, wenn Airbus streiken würde, ja, dann kaufen die Airlines halt bei Boeing. So, das sind diese Dinge, wo es einfach eine Parallele gibt, die einfach genau gleich ist, die den gleichen Service anbietet, nicht viel schlechter. Das stimmt, guter Punkt, ja. Bei mir, also ich habe jetzt noch zwei tatsächlich, die in eine ähnliche Richtung geben. Und zwar einmal der Typ, der die Sticker auf Obst klebt, der einfach sagt, dann esst euer Obst eben ohne Sticker. Hm, viel Spaß, mal schauen, wie lange ihr das durchhaltet. Wird wahrscheinlich auch relativ unerfolgreicher Streik werden. Und dann habe ich noch die Leute, die mit einem Metalldetektor über den Strand laufen. Ich glaube, wenn die streiken würden, wäre jetzt auch nicht so furchtbar. Ich glaube, da käme man auch ganz gut durch. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch einige Berufsgruppen, die einfach schon seit Jahrzehnten streiken, es einfach nur niemandem aufgefallen ist und man dadurch einfach gemerkt hat, dass die Berufsgruppe obsolet ist. Einfach, ja, irgendwie so Kerzenhersteller oder sie noch Kerzen von Hand machen, ging in Streik irgendwie 1995, ja, genau wie, seitdem einfach verschollen. Genau wie bei Jahrmärkten, bei einer Kirmes, frage ich mich auch immer, ob man da jetzt, also es ist relativ eindeutig, wer da die Hosen an hat, nämlich die von dem großen Riesenrad mit dem geilen Fahrgeschäft. Und also wer zur Hölle braucht dann zum Beispiel die Entenangler oder so, da gibt es ja Liebhaber. Aber wenn die jetzt streiken würden, die Entenangler, Vereinigung Deutschland, wäre es mir egal persönlich. Ja, oder diese Greifarmgeräte, wo man so ein Kuscheltier rausholen kann, wenn die fehlen würden. Ja, genau. Also, weiß ich nicht. Weiß nicht, vielleicht haben die aber so Liebhabergruppen, wo ein Streik dann doch relativ sinnvoll ist. Weiß man ja immer nicht. Ich habe außerdem noch den gesamten Bereich Straßenkünstler. Also diese Leute, die in der Fußgängerzone so ganz still stehen wie eine Statue. Ich glaube, die könnten relativ wenig Druck auf die Bevölkerung ausüben, wenn die streiken würden. Ich glaube, das hält sich noch stark in Grenzen, das Schadenspotenzial von den Leuten. Das stimmt. Oder würden sich dann so Kreise bilden. Genau. Wir wissen nicht, was wir anschauen sollen. Jetzt müssen wir echte Statuen anschauen. Oh nein. Und wo kriege ich jetzt eine lustige Karikatur von mir und Matt Damon her? Ich würde gerne meinen Namen, ich habe gerade so das Bedürfnis, meinen Namen auf einem Reiskorn zu haben. Wo kriege ich das jetzt her? Wo? Oh. Genau, ja. Großartig. Das ist auch geil. Ich würde gerne wissen, was Leute, die diese ihren Namen auf einem Reiskorn-Schilder Stände haben, was die zum Beispiel bei der Krankenkasse angeben als ihren Beruf. Oder kann man ja, das guter auswählen? Punkt, ja. Kann man das auswählen? Ja, vor allem, Namen auf einem aber das Reisstand. Problem, die würden das Formular so klein ausfüllen, das könnte man gar nicht verarbeiten. Das ist halt ein bisschen problematisch. Deswegen sind die steuerlich, glaube ich, ganz gut. Das sind auch die einzigen, die ihr Name auf einem Reiskorn Standinhaber in diese kleine Spalte bekommen. Ja, wahrscheinlich sind diese Stände auch gar nicht für uns gedacht, sondern für Mäuse oder so. Die sind wahrscheinlich auch ganz winzige Stände, wo alles ganz klein ist. Und die Mäuse benutzen das ganz normal für ihre Haustür. Ich dachte mir auch, was ist, wenn Tiere streiken? Möwen zum Beispiel. Ich glaube, wenn Möwen streiken würden, wäre auch nicht so schlimm. Ja, oder, ist das nicht das? Komm schon, Gehirn, lass mich nicht im Stich. Oder zum Beispiel Spam-Mail-Schreiber. Scheiße. So diese Trading-Angebotsleute. Doch. So diese. Doch. Ich glaube, da würde. Meinst du, das würde fehlen? Das würde ich arg vermissen. Naja. Ja. Wir haben noch eine Rubrik am Start. Das sind so Rubrikkinder, die immer so, die so in ihrer Schublade hängen und jetzt sich von Rubrik zu Rubrik hangeln. Aber das müssen wir nicht sein, oder? Ich wollte noch sagen, Sonntag ist Muttertag. Sonntag ist Muttertag, so als Service. Kurz mal. Und hast du da jetzt irgendwelche One-Liner, die du nicht in die Sendung bekommen hast, die du jetzt fetzig raushaust? Nö, ich wollte einfach nur Sonntag ist Muttertag, wollte ich auch mal sagen, so als Service. Wobei wir diese Sendung wahrscheinlich auch nicht vor Sonntag raushauen können. Also ist diese Sendung, auch diese Info auch einfach völlig unnötig. Ich schenke meiner Mutter dasselbe wie jedes Jahr. Einen großen Packung. Eine Autogrammkarte von dir selbst. Genau, ja. Ein Autogramm von ihr. Ich will ein Autogramm von ihr zum Muttertag. Ja. Ein Kumpel von mir hat tatsächlich bei Go Butler, der ist nicht, Muttertag ist er auf Mallorca, wie man das halt so macht. Und der hat. Oh fuck, warte mal, sorry, ganz kurz. Wir haben die Rubrik nicht beendet. Dingelililililing. Topical Island. Na, weil die Musik jetzt die ganze Zeit lief. Ja, ist immer. Sorry, Entschuldigung. Gott. Man muss Rubriken auch wieder ordnungsgemäß zumachen, sonst funktioniert das nicht. Sonst schwirren sie einem noch rum und man kann aus diesem Schublad nicht mehr raus. Ja, der ist hatte die Ich habe auch tatsächlich mal bestellt. Ja, fick dich einfach. Ich habe auch mal Shakespeare zitiert und habe dann nicht Zitat Ende gesagt und seitdem denken alle Leute, alles was ich sage, hätte Shakespeare gesagt. Nehme ich zurück, stimmt nicht. Guter Gag. Damit könnte man auch mal gut eine Folge beenden. Ich bin relativ zufrieden. Ich hoffe, die Folge hat euch besser gefallen als die letzte Folge, für die ich mich nochmal im Namen der ganzen Redaktion entschuldigen möchte. Ja, tut mir leid. Aber wir müssen auch nach vorne gucken. Es ist immer so ein Auf und Ab und ein Hoch und Runter. Und die nächste Folge. Nächste Woche hat Florentin noch kein Delay mehr. Den habe ich heute immer. Ich habe nie gehört, wenn er was gesagt hat, weil er immer irgendwie in mich reingeredet hat, weil er einen 30 Minuten Delay hat. Ist nicht schlimm. Nächste Woche hat er Breitband-Internet von 50.000. Bit, sagen wir mal, oder? Mindestens. Ja. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß bei euren Hobbys. Schreibt uns doch einfach mal, was habt ihr denn so für Hobbys? Hashtag Hobby. Ja, und der Skype, unser Skype-Account natürlich, der ist ab dieser Woche neu. Da sollt ihr Voicemails draufschreiben. Bitte gebt euch Mühe, bitte putzt euch vorher nochmal die Zähne. Genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Wir heben ab. Macht's gut.